Aus Anlass des 56. Jahrestages des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il erschienen im Internet verschiedener Länder Sonderbeiträge. Die Internetzeitung der Region Habarovsk Zhebridewe und die Internet-Homepage Klassowaja Boriba in Russland brachten mit den Bildern von großen Genossen Kim Jong-il Beiträge zur Würdigung seiner Verdienste um die Songun-Führung. Solchen Beitrag mit seinem Foto veröffentlichte auch die deutsche Gruppe zum Studium der koreanischen Kultur auf der Internet-Homepage des Reisebüros MS. Die russische Internet-Nachrichtenagentur Primorsky Reportero schätzte die unvergänglichen Verdienste von Kim Jong-il um die Songun-Führung hoch. Die französisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft stellte ins Internet mit einem Bild von Marschall Kim Jong-un einen Beitrag darüber, dass er mit der Macht von Songun würdevolles Ansehen der DVRK nachhaltig demonstriert.